Die Antwort des Preisträgers Alfred Behrens folgt sogleich. Meine Damen und Herren, Sie haben mir den Hörspielpreis der Kriegsblinden 1973 verliehen. Ich möchte mich dafür bedanken. Nicht nur bei Ihnen, sondern vor allem auch bei jenen, mit denen ich bei der Produktion meines Hörspiels das große Identifikationsspiel zusammengearbeitet habe. Der Tontechnikerin Irene Thielmann, dem Toningenieur Heinz Sommerfeld, dem Aufnahmeleiter Hans Eichleiter, dem Musiker Klaus Schulze und dem Dramaturgen Christoph Burgert. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden ist ein Autorenpreis. Dazu eine kurze Anmerkung. Das Hörspiel hat sich verändert in den 23 Jahren, die vergangen sind, seit dieser Preis das erste Mal verliehen wurde. Hörspiele von heute, neue Hörspiele, sind weniger noch als in der Vergangenheit nicht Einzelleistungen eines Autors, sondern sie sind Produkt intensiver Gruppenarbeit eines ganzen Realisationsteams. Deshalb mein Vorschlag an diejenigen, die diesen Preis verleihen: Bitte überlegen Sie doch einmal, ob es nicht sachgerechter wäre, in Zukunft die ganze Produktionsgruppe auszuzeichnen, auch wenn der Autor mit dem Manuskript nach wie vor die Grundlage für das spätere fertige Hörspiel liefert.